WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 21. März 15 nach Christus. Der römische Feldherr Germanicus beginnt seinen Feldzug gegen die rechtsrheinischen Germanenstämme. Quintilivare. Manche Geschichten sind kompliziert. Legiones redde. Sehr kompliziert sogar. Quintilius Varus, gib die Legionen zurück. Diese Geschichte führt zur Mutter aller Schlachten. Clades Variana. Drei niedergemetzelte Legionen im rechtsrheinischen Germanien. Die Niederlage des Varus. Die Frage ist, wo genau hat diese Schlacht stattgefunden? Ja, das ist die große und wirklich die Gretchenfrage. Die Geschichte führt aber zugleich zum tragischen Tod eines Uronkels von Helmut Förster. Der sagte, man kann nicht Sachen stehen lassen, die nicht stimmen. Zu seltsamen Fundstücken im Museum zur Varusschlacht in Kalkriese im Osnabrücker Land. Wenn man die so sieht, dann denkt man, ach so, das ist so ein Nikolausstab. Und damit zu Heidrun Derks, der Leiterin des Museums. Es gibt da ja noch eine Menge andere Fragen. Es ist eine wirklich komplizierte Geschichte. Sie beginnt, ja, einige sagen, genau heute, vor 2000 Jahren. Das lassen wir einfach mal so stehen. Irgendwo muss die Geschichte ja beginnen. Aufmarsch im Jahre 15 nach Christus. Da sammelt sich entlang des Rheins eine gigantische Armee. 8 Legionen römischer Soldaten. Ihr Ziel, der Vorstoß ins rechtsrheinische Germanien. Da sollte richtig was zurechtgerückt werden. An ihrer Spitze der römische Feldherr Germanicus. Der letzte Versuch, Germanien militärisch zu erobern. Es geht dabei auch um Rache. Rache für ein Ereignis, das gerade einmal 6 Jahre zurückliegt. Im Jahre 9 nach Christi Geburt. Statthalter Quintilius Varus ist unterwegs mit 3 Legionen im befriedeten rechtsrheinischen Germanien. Er ahnt zunächst nicht, dass der Cheruskerfürst Arminius ihn in eine Falle locken wird. Zuerst schossen sie nur aus der Ferne. So der römische Schriftsteller Cassius Dio. Dann aber, als niemand sich wehrte und viele verwundet wurden, rückten sie näher an die Gegner heran. Was folgt, ist laut Cassius Dio ein tagewährendes Martyrium für die römischen Legionen. Unwetter. Heftiger Regen und starker Wind, die sie weder weitergehen noch festen Stand finden, ja nicht einmal mehr die Waffen gebrauchen ließen. Dann diese furchtbaren germanischen Wälder. Berge ohne Ebenen, von Schluchten durchzogen, Baumriesen dicht beieinander. Die Römer können ihre gewohnte Schlachtordnung nicht einnehmen. Varus und die übrigen hohen Offiziere erfasste Angst, sie möchten entweder lebendig in Gefangenschaft geraten oder von ihren grimmigsten Feinden getötet werden. Sie begingen Selbstmord. 3 Legionen, rund 20.000 Mann, finden so ein blutiges Ende in den germanischen Wäldern. Flucht war unmöglich, wie sehr sie einer auch ergreifen wollte. So beschreibt es Cassius Dio. Also dieses Bild im Kopf, das ist so eine Schlacht und die findet irgendwie statt und da treffen dann 2 komplette Heere aufeinander. Das trifft also für diese Schlacht keinesfalls zu. Das ist also eine Schlacht, die man sich weiträumiger vorstellen muss. Dazu passt, was in Kalkriese gefunden wurde. Nicht die Überreste einer ganzen Armee, sondern zahlreiche Kleinfunde. Es ist mittlerweile unbestritten, dass allein unser Fundareal 30 Quadratkilometer umfasst. Eine Schlacht in den Wäldern, wie sie Cassius Dio beschreibt, die könnte in Kalkriese stattgefunden haben. Man muss aber wissen, dass diese klassische Literatur von Cassius Dio aus dem 3. Jahrhundert stammt. Cassius Dio hat also erst 2 Jahrhunderte nach der Schlacht geschrieben. Andere Autoren haben früher zur Feder gegriffen. Richtig. Helmut Förster hat einen Onkel. Ein Urgroßonkel, der im 19. Jahrhundert ein Buch geschrieben hat. Die Varusschlacht, ihr Verlauf und ihr Schauplatz. Der Urgroßonkel hieß Paul Höfer, war Archäologe, Historiker, Altphilologe, Lehrer und hatte es sich zur Lebensaufgabe erkoren, das Schlachtfeld des Varus zu finden. Er richtet sich nach den Schilderungen, die eben die Parallelschriftsteller dazu verbreiten. Paul Höfer hatte alle antiken Schriftsteller gelesen, die auch nur einen Fitzel zur Varusschlacht geschrieben haben. Am meisten beeindruckte ihn Der Bericht in den Annalen des Tacitus. Und er ist dann mit dem Tacitus in der Hand durch das Lipperland gegangen und hat versucht, die Wege des Varus nachzugehen. Wer in die Annalen des Tacitus schaut, der wird vergeblich nach einer Beschreibung der Varusschlacht suchen. Es gibt sie nicht. Tatsächlich berichtet Tacitus vom Krieg eines ganz anderen Mannes. Germanicus. Jener Germanicus, der am Frühlingsbeginn vor 2000 Jahren aufbricht, um mit 8 Legionen das Unglück des Varus zu rächen. Das ganze Gebiet zwischen Ems und Lippe, nicht weit vom Teutoburger Wald, in dem die Überreste des Varus und der Legionen unbestattet lagen, wurde verwüstet. Laut Tacitus beschließt Germanicus, während des eigenen Feldzugs das Schlachtfeld seines Vorgängers zu besuchen. Dann betraten sie die Stätte der Trauer. Schauerlich dem Auge und der Erinnerung. Hier das erste Lager des Varus. Der weite Umfang und die Raumverhältnisse des Feldherrnplatzes deuteten auf den tatkräftigen Einsatz 3 Legionen. Ein großes römisches Militärlager. Und laut Tacitus hat genau in diesem Lager die Schlacht stattgefunden. Bleichende Gebeine, zerstreut liegend oder aufgehäuft. Daneben Bruchstücke von Waffen, Gliedmaßen von Pferden, vorn an Baumstämme genagelte Köpfe. In den nahegelegenen Hainen Barbarenaltäre, an denen sie die Tribunen und Zenturionen ersten Ranges geschlachtet hatten. Kein Wort von einer Schlacht im Wald. Dafür dieses Lager. Wie passt das zu den Funden in Kalkriese? Die historischen Quellen, das darf man einfach nicht vergessen, sind keine Protokolle. Die Quellen, die wir haben, sind höchst widersprüchlich. Und da passt vieles, wenn man jetzt nur die so nimmt, einfach nicht zusammen. Vor diesem Problem stand bereits rund 130 Jahre zuvor Paul Höfer. Cassius Dio schrieb erst um das Jahr 220. Scheiden wir den Bericht des Dio aus, so setzen sich die nur stückweise überlieferten Nachrichten der älteren römischen Autoren, gegenseitig sich ergänzend und nirgends sich widersprechend, zu einem klaren und vollständigen Bild zusammen. Eine Schlacht im Wald und auf dem Marsch hat dann nie stattgefunden. Stattdessen wurde Varus in seinem Militärlager angegriffen. Und Höfer glaubt genau zu wissen, wo sich dieses Lager des Varus befunden haben muss. Aufgrund der Darstellung im Tacitus nimmt er an, dass es in der Nähe von Bad Salzuflen gelegen haben dürfte. Ach, über Jahrhunderte sind da ja Tausende von Heimatforschern, Professoren, die haben da, glaube ich, jeden Stein umgedreht. Schon zu Lebzeiten von Höfer gibt es natürlich Gegenmeinungen. Eine hatte und hat bis heute besonders viel Gewicht. Die Örtlichkeit der Varusschlacht von Theodor Mommsen. Theodor Mommsen, der wohl gewichtigste Altertumsforscher des 19. Jahrhunderts, macht sich in einem schmalen Band über Menschen wie Paul Höfer lustig. Diese Sorte Lokalforscher solle doch bitte schön aufhören mit patriotisch-topografischen Zänkereien, die Klatschblätter zu füllen. Stattdessen glaubt Mommsen, dass Münzen, die in und um Kalkriese gefunden wurden, den Ort der Varusschlacht weisen. Meines Erachtens gehören die gefundenen Münzen zu dem Nachlass der im Jahre 9 nach Christus zugrunde gegangenen Armee des Varus. Nur Münzen machen keine Schlacht. Da fehlen Waffen. Da fehlen irgendwelche Kampfspuren. Auch die werden entdeckt. Rund 100 Jahre später findet in Kalkriese ein Sondengänger 3 unscheinbare Schleuderbleie und damit die ersten Spuren römischen Militärs in Kalkriese. Es beginnen die Ausgrabungen. Seit 1994 sind hier Funde zutage getreten, die bei uns und in der Literatur unter dem Begriff Knochengruben gehandelt werden. Darin befinden sich wild durcheinander liegend Skelettreste, menschliche Knochen, aber auch die Knochen von Maultieren und Pferden. Und an diesen Knochen sind auch ganz unmissverständliche Spuren von Gewalt festzustellen. Also Schnitte in den Schädeldecken, Löcher in den Schädeldecken. Anthropologische Untersuchungen haben zudem ergeben, die Knochen kamen erst in die Erde, als das Bindegewebe bereits verfallen war. Das setzt voraus, dass die Knochen längere Zeit auf der Oberfläche gelegen haben müssen, bevor jemand kam, um diese Knochen unter die Erde zu bringen. Genau das deckt sich mit dem Bericht des Tacitus. Der erzählt nämlich, wie Germanicus die Überreste der Varus-Legionen feierlich bestattet. die Gebeine dreier Legionen. Es wusste keiner, ob er fremde Überreste oder die der seinigen mit Erde bedeckte. Erst dann zieht Germanicus weiter. Andere Funde in Kalkriese geben Rätsel auf. Es handelt sich um dünne Bronzebeschläge, die in einer Spirale auslaufen. Das ist natürlich eine wirklich spannende Fundgruppe. Im Museum Kalkriese und in der Fachliteratur werden sie als Litui bezeichnet. 10 Stück dieser sogenannten Litui wurden in Kalkriese gefunden. Was ist ein Lituus? Rein äußerlich dürfte er mal so ausgesehen haben wie ein Bischofsstab, wobei die Holzstäbe verrottet sind und nur die metallenen Schnecken am Ende übrig blieben. Wenn es ein Lituus ist, dann ist das ein spezielles Sakralgerät, was einem sehr exklusiven Priesterkreis, den sogenannten Auguren, zur Verfügung stand. Und diese Auguren haben mit diesen Dingen orakelt. Die Auguren waren ein sehr exklusiver römischer Priesterzirkel, ihre Werkzeuge heilige Gerätschaften. Und jetzt finden wir hier 10 Stück und das bringt einen echt zum Nachdenken. Auguren wurden nur die höchsten Diener des Staates, vorzugsweise Familienmitglieder des Herrschers. Varus war kein Augur, aber Germanicus war Augur. Das ist natürlich in der Tat eine Koinzidenz, die wirklich spannend ist an der Stelle. Wir wissen aber noch nicht, wie sie zu deuten ist. Hat Germanicus seine Litui bei der Beerdigung der Varus-Legionäre verloren? Dass dabei ein so großer Feldherr seine Kultinstrumente verliert. Das ist für mich nicht einsichtig, sondern ich glaube, dass dazu eine Schlacht notwendig war. Also zurück zum Feldzug des Germanicus. Germanicus aber zog jetzt dem in unwegsame Gegenden zurückweichenden Arminius nach. Mehrfach geraten die Legionen an den Rand einer Katastrophe. Es hat Situationen gegeben, in denen Rom haarscharf an Niederlagen vorbei gerutscht ist, die fast so dramatisch geworden wären wie die Varusschlacht. 16 nach Christus findet die letzte Schlacht gegen Arminius und seine Germanen statt, bei der Germanicus sogar selbst einen Wall mit erstürmt. Dabei könnte der Oberpriester und Feldherr seine Litui verloren haben. Der Wall stürzte ein. Und damit waren sie für die 2000 Jahre später konserviert. Demnach wäre das Schlachtfeld in Kalkriese aber nicht das Schlachtfeld des Varus, sondern die letzte Kampfstätte des Germanicus-Feldzugs. Und Helmut Försters Urgroßonkel hätte vielleicht doch recht. Richtig, genau. Möglich wäre das? Eigentlich ist die Frage, ob dies der Ort der Varusschlacht ist, eine Frage, die eigentlich ständig zur Diskussion steht. Mein Onkel würde sagen, hier kann es nie gewesen sein. Herrn Försters Urgroßonkel, den Varusforscher Paul Höfer, hat der Streit um den Ort der Varusschlacht so sehr mitgenommen, dass er depressiv wurde und zur Waffe griff. Er hat sich erschossen, ja. Der Rachefeldzug des Germanicus wird im Jahre 16 abgebrochen. Germanicus selbst in den Osten des Reiches versetzt, wo er kurz darauf stirbt. An Gift. Wenn man sich Germanicus' Familie anschaut, dann stirbt nur eine seiner Töchter einen natürlichen Tod. Alle anderen werden irgendwie um die Ecke gebracht. Und bald eröffnet in Kalkriese eine Sonderausstellung. Mit dem Titel Ich, Germanicus, Feldherr, Priester, Superstar. Und worüber handelt die? Über einen Feldherrn und seinen abgebrochenen Krieg? Das ist tatsächlich auch so, dass viele Althistoriker Ihnen da sofort zustimmen würden und sagen würden, der ist maßlos überschätzt, eigentlich ist er ziemlich mittelmäßig. Einen Oberpriester, der seine Litui, sein Kultwerkzeug verliert? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie gern wir das Geheimnis lüften würden. Über einen Mann also, von dem kaum etwas geblieben ist? Er hat nicht viele Spuren hinterlassen, da haben Sie recht. Eine komplizierte Geschichte. Eine wirklich komplizierte Geschichte. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de